Ich habe Bauingenieur studiert und der Bauingenieur hat ja auch die Aufgabe der statischen Berechnung, die spielt eine große Rolle dabei. Und die verursachen sehr viel Mühe und Rechenarbeit. Und ich suchte nur nach Wegen, das zu automatisieren. Und habe dann also rumgeknobelt, wie man das machen kann, mit besseren Tabellen und so fort. Bin dann schließlich zu dem Konzept gekommen, was wir zu dem, was wir heute Computer nennen. Ich nannte es rechenplangesteuerte Rechenanlage. Konrad Zuse brachte den ersten programmgesteuerten Computer der Geschichte zum Laufen. Mit Telefonrelais, mit elektrischen Schaltern. Das war 1941. Es war der Startpunkt einer neuen Ära, die unsere Welt verändert hat. Am 22. Juni 1910, vor 100 Jahren, wurde der Erfinder geboren. Der Computer, mein Leben. Konrad Zuse zum 100. Geburtstag. Eine Sendung von Michael Engel. Wenn ich aus der Schule komme, ist es meistens so, dass ich mich gleich vor den Computer setze, ob was Neues ist, über Lehrer reden, wie doof sie waren oder so. Meistens auch Spiele spielen, ja. Computer sind heute aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Allein im vergangenen Jahr sind weltweit mehr als 300 Millionen Computer verkauft worden. Also ich nutze den Computer eigentlich jeden Tag. Ich schreibe E-Mails mit Freunden, das mache ich ziemlich häufig. Ich archiviere meine Digitalfotos, ich buche die Urlaube, ich recherchiere Ziele, Ferienwohnungen, Ferienhäuser. Ja, und manchmal spiele ich auch ein Online-Spiel, wenn ich Langeweile habe. Also eigentlich kann ich mir den Computer nicht mehr wegdenken aus meinem Leben. Als Konrad Zuse den ersten Computer der Welt baute, da füllte die Maschine noch mehrere Schränke. Visionär war er schon damals. 1938, drei Jahre vor der ersten funktionsfähigen Anlage, sah er seine rechenplangesteuerte Rechenmaschine, wie er sie damals nannte, in der Wetterprognose, in der Astrophysik, sogar als schachspielender Computer. In 50 Jahren, so seine Vorhersage, werde der Computer den amtierenden Schachweltmeister besiegen. Nur 9 Jahre fehlten am Ende, doch im Prinzip behielt er recht. Was der weitblickende Computerpionier allerdings nicht erkannte, dass die Maschinen eines Tages in jedem Haushalt stehen würden. Konrad Zuse 1992, drei Jahre vor seinem Tod. Nun, das ist an sich eine natürliche Entwicklung. Man muss dabei bedenken, dass ja die große Verbreitung heute der erster Linie auch auf die Miniaturisierung zurückzuführen ist. Und das waren ja nun Schritte, die man damals vor 50 Jahren noch nicht voraussehen konnte. Jedenfalls nicht so ohne weiteres, dass die Computer mal kleiner werden würden. Bis kam der Transistor, da waren schon kleiner. Also Schritt für Schritt wurden sie kleiner, aber dass es möglich sein würde, ein ganzes Computer praktisch unter den Fingernagel zu stecken, das war nicht so ohne weiteres vorauszusehen. Und das wiederum ist ja die Voraussetzung dafür, dass der Computer heute eine derartige Verbreitung gefunden hat. Deutsches Museum München. Abteilung Informatik. Hier steht der erste binär rechnende Computer der Welt. Erfunden und gebaut von Konrad Zuse. Leider nicht das Original von 1941. Die legendäre Maschine ging im Krieg verloren. Konrad Zuse hat sie aber eigenhändig nachkonstruiert. Mit Originalteilen aus den 40er Jahren fürs Museum. Und dort wird der monströse Apparat von Heinz Molter betreut. Ja, das Herz des Rechners, die CPU, der Prozessor also, besteht aus einigen hundert alten Telefonrelais. Das war die Standardfernmeldetechnik der 20er, 30er, 40er Jahre. Möglicherweise kommt das so zustande, dass der Vater von Konrad Zuse bei der Post beschäftigt war. Daraus resultieren möglicherweise auch die Telefondrehwähle ganz unten im Prozessor, die die Aufgabe haben, einzelne Relaisketten einzeln anzusteuern. Man kann also mit den gleichen Relais verschiedene Funktionen darstellen, zum Beispiel die Shifter-Funktion, die Halbaddierer-Funktion, die Volladdierer-Funktion, Multiplexer, was man halt im Rechner so braucht. Und wenn die Maschine dann losrechnet, dann hört man es sehr deutlich, sie rattert. Zwei große Schränke, 2 Meter hoch und ebenso breit, beherbergen das Innenleben. Elektrische Schalter, 600 Relais im Rechenwerk, weitere 1400 Relais im Speicherschrank. Dazu ein Gewirr von Kabeln, die seitlich in ein Heer von schwarzen Lüsterklemmen einmünden und dem Ganzen die Aura des Provisorischen verleihen. Vor den monströsen Schränken steht ein recht unauffälliges Pult mit weißen Knöpfen. Ja, die Leute stehen staunend vor der Maschine, halten es gar nicht für das, was es eigentlich ist. Und ganz vielen Leuten ist es nicht klar, dass die Teile, die im Hintergrund wie große Schränke stehen, noch zum Rechner gehören. Es tauchen die interessantesten Fragen auf. Vorige Woche zum Beispiel frug mich ein Computerfreak, ob man die Maschine auch ans Internet anschließen könnte. Und da war meine Antwort, wenn Sie ungefähr 28.000 Jahre Zeit zum Booten haben, dann können Sie es gerne machen. Eigentlich will der in Hoyerswerda lebende Gymnasiast Konrad Zuse Maler werden. Der 16-jährige Junge begeistert sich für Karikaturen. Ganze Mappen sind mit Zeichnungen prall gefüllt. Der Jugendliche liebt den Expressionismus, besucht Ausstellungen im nahegelegenen Dresden. Schließlich überwiegt dann aber doch die Neigung zur Technik. Nach dem Abitur 1928 studiert er zunächst Maschinenbau, sattelt dann aber auf Architektur um. In einem dritten Anlauf ist schließlich das Bauingenieurwesen an der Reihe. Doch auch hier quälen ihn Gedanken, ob er nicht doch besser bei der Kunst hätte bleiben sollen. Ja, ich glaube wohl, dass es einer der wesentlichen Punkte ist während der Entwicklung meiner Persönlichkeit, dass ich eben viele Begabungen in mir fühlte. Eine Zeit lang wollte ich Reklamezeichner werden, daraus ist zum Glück nichts geworden. Und erst so ab Anfang der 60er Jahre, als ich wieder etwas mehr Freiheit hatte, meinen Lebensweg zu gestalten, habe ich mich dann der Ölmalerei gewidmet. Es waren die Eltern, die den Sprössling überredeten, doch beim Bauingenieurwesen zu bleiben. Besonders glücklich wurde Konrad Zuse damit aber nicht. Vor allem die endlosen statischen Berechnungen machten ihm zu schaffen. Damals wurden die komplizierten Formen mit Hilfe von mechanischen Rechenmaschinen, mit Rechenschiebern und per Hand gelöst. Nicht selten mit unpräzisen, häufig sogar falschen Ergebnissen, weil man sich verrechnete. Die sogenannten Rechenknechte, vornehmlich Frauen in den Ingenieurbüros, sollten mit einer universalen Rechenmaschine entlastet werden. Ich hatte ja mir eine klare Aufgabe gestellt. Ich will eine möglichst universelle Rechenmaschine für den Ingenieur und Wissenschaftler bauen. Und ich kam dann dazu, dass ich also vieles von dem, bis damals Rechenmaschinen nannte, die arbeiten alle dezimal, dass man da zum binären Zahlensystem übergeht, Gleitkommarechnung und so fort. All das war ja in den Maschinen nicht drin. Und da habe ich also dann doch das Rechenplanprinzip das erstmal entwickelt und bin dann dahin gekommen, dass ich also jetzt auch mit neuen Bauelementen arbeiten muss. Das alte Ziffernrädchen mit 10 Positionen, das wollte ich nicht verwenden, sondern ich wollte jetzt klare Bauelemente verwenden, die auch eine klare Ja-Nein-Entscheidung repräsentieren, wie zum Beispiel das Relais. Ansonsten weicht der erste Computer der Geschichte von heutigen Rechnern erheblich ab. Bei der Z3 im Deutschen Museum München gibt es keinen Bildschirm. Das Ausgabemedium ist ein holzumrahmter Kasten mit beweglichen Ziffernrädchen. Sie zeigen nach jeder Rechenoperation das Ergebnis an. Eingegeben werden die Zahlenwerte und auch das Programm mit einem Lochstreifen, eingestanzt in einen Zelluloidfilm. Unbedarfte Besucher haben Heinz Molter schon mal gefragt, ob es sich um einen Filmprojektor handelt. Ich suche mir einen Filmstreifen aus. Man muss wissen, das Programm ist auf einem Kinofilm gelocht. Das ist handelsüblicher 35mm Film, wie er damals vor dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg gang und gäbe war. Er kam original von der UFA in Berlin. Zuse kannte einige Leute bei der UFA, die Filmgesellschaft in Berlin, und bekam einige ausrangierte oder falsch kopierte oder falsch belichtete Spielfilme und hat diese Spielfilme als Programmträger benutzt, hat sie gelocht und hat sie dann ablaufen lassen. Jetzt ist unser Programmstreifen im Ablesegerät positioniert. Wir betätigen die Lesetaste, gehen ans Bedienpanel und drücken die Taste A. A heißt Automatik. Dieses Anfangsrattergeräusch ist der Filmvorlauf bis zur ersten Lochung, wo er dann Daten abliest. Für eine laufende Rechnung würde das heißen, man gibt ihm die Ausgangswerte ein, Danach programmiert man eben die Speicheradresse, damit er seine jeweilige Zahl findet. Dazu gehört dann der jeweilige Rechenbefehl. Konrad Zuse hat nicht nur den ersten funktionsfähigen elektronischen Rechner geschaffen, er hat auch die erste universelle Programmiersprache der Welt entworfen. Denn ohne Software kann ein Computer nicht laufen. Konrad Zuse kann man als Genie bezeichnen. Für mich ist er ein Genie, weil er bei Null angefangen hat und weil alle Lösungen, die es vor ihm gab, er beiseite geschoben hat und hat völlig neu angefangen. 100 Jahre Konrad Zuse. Das Jubiläum ist auch im Deutschen Museum in München zu spüren. So melden sich bei Heinz Molter deutlich mehr Besuchergruppen an als sonst, um sich die Rechenmaschine erklären zu lassen. Nicht nur Informatiker, sondern auch Kegelclubs, Sportvereine, besonders aber Schulklassen. Morgen habe ich die Handelsschule Bozen, übermorgen habe ich den Leistungskurs Mathe von irgendeiner Münchner Schule. In 3 Tagen kommt dann die Bundeswehruniversität, Fachbereich Mathematik und Informatik. Das Publikum setzt sich zusammen aus quasi allen Schichten der Bevölkerung. Ralf Hengesbach ist aus Hilden bei Düsseldorf nach München gekommen, um die Z3 zu sehen. Konrad Zuse sei einer der Top-Pioniere in Deutschland gewesen, so der Berufsschullehrer für Informatik. Nur leider kann er das seiner Klasse nicht sagen. Seine Schülerinnen und Schüler schwärmen durch das komplette Museum. Und so steht der Lehrer ganz allein vor dem Rechenmonstrum aus den 40er Jahren und zeigt Verständnis für die etwas andere Interessenlage seiner Klasse. Ich bin nicht mit einer Informatikklasse hier und Sie sehen, da ist auch kein Schüler dabei. Die sind in anderen Sachen, wo sie Automobile, schnelle Flugzeuge und so etwas sehen, wo sie mehr Bezug zu haben und eher den Kontakt haben. Das zu verstehen, was er da macht, ist ja im Prinzip schon sind ja Operationen, die man mit dem Taschenrechner durchführt, die schon relativ komplex sind. Und das hier jetzt auf die mechanische Ebene runterzubrechen, ist schon etwas schwierig für die. Vor allen Dingen, wenn sie einen PC haben, der natürlich heute das Zigfache an Rechenkapazität hat und Rechenleistung hat wie diese Maschine hier. Bleche, Hebel und Stangen verwendete Konrad Zuse für den Bau seiner Z1 von 1938. Das zentnerschwere Ungetüm macht reichlich Krach. Hier zu hören in einem Nachbau im Deutschen Technikmuseum Berlin. Das Original funktionierte allerdings nie. Eisenstaub und mangelhafte Legierungen machten dem jungen Zuse einen Strich durch die Rechnung. Es war ein Versuchsmodell, nicht? Und es war mir auch klar im Laufe des Baues, dass ich dieses Maschinen, das Gerät in der Form, nicht ein großes Stück soll bauen konnte. Dazu hatte es zu viel Schwächen und es ging mir nur darum, es zunächst einmal das Prinzip auszuprobieren. Diese Aufgabe hat das Gerät auch erfüllt, nicht? Das Prinzip waren die 0 und die 1. Binär sollte das mechanische Rechenwerk arbeiten. Nach der Z1 kam die Z2, ebenfalls ein Versuchsmodell, um Postrelais aus Fernsprechanlagen zu erproben. Die elektromagnetischen Relais, die den Strom ein- und ausschalten konnten, erwiesen sich als bessere Alternative. 1941 dann gelang der Durchbruch mit der Z3. Um die Apparatur zum Laufen zu bringen, waren allerdings noch mehr Erfindungen nötig. Software zum Beispiel. Nur so konnten die Rechenoperationen in Gang kommen. Ich habe versucht, eine Theorie zu entwickeln, wie ich nur mit ihren Reihenwerten auch die rechnerischen Probleme lösen kann. Nicht nur das reine Addieren, sondern auch die Steuerungsprobleme, die komplizierten Bedingungen, die erfüllt sein müssen, wenn bestimmte Operationen ablaufen. All das habe ich dann in eine Bedingungskombinatorik gebracht. Und mein Mathematiklehrer, der brachte mich auf die Idee, ja, das ist ja der gute alte Aussagenkalkül der mathematischen Logik. Konrad Zuse gilt heute nicht nur als Erfinder des modernen, digital arbeitenden Computers. Hardware kann schließlich nur dann laufen, wenn ein Programm installiert ist. So entwickelte er mit dem sogenannten Plankalkül auch die erste universelle Programmiersprache der Welt. Von Programm oder gar Software war damals noch nicht die Rede. Im Mai 1941 lief der erste binär rechnende Computer der Welt. Im Wohnzimmer seiner Eltern in Berlin-Kreuzberg. Die legendäre Z3 besaß 600 Relais im Rechenwerk, 1800 Relais im Speicher. Taktfrequenz ein Herz. Es war mir damals klar, dass ich in eine neue Welt des Rechnens eintrete damit. Und ich glaubte, dass das Schachspiel ein besonders günstiges Gebiet ist, um eine algorithmische Sprache, wie wir heute sagen, zu schaffen, die in der Lage ist, die Schachprobleme zu formulieren. Ich habe zum Beispiel im Jahre 1938 habe ich mir scherzhaft im Kreise meiner Freunde gesagt, in 50 Jahren wird der Schachweltmeister durch eine Rechenmaschine besiegt. Da habe ich leider nicht ganz hingehauen, aber die Tendenz ist zweifelsohne richtig. 1984 kam Hartwig Dorsch zum Deutschen Technikmuseum nach Berlin. Die Germanistin und studierte Informatikerin beschäftigt sich seitdem intensiv mit Konrad Zuse. Sie hat ihn noch kennengelernt. Mit ihm zusammen baute sie die Z1 von 1938 nach. Ohne Konstruktionspläne, denn die gingen im Krieg verloren. Für sie ist Konrad Zuse ein genialer Erfinder. Ein Mann, der den ersten modernen Computer der Welt baute. Die Deutschen haben oft ihre eigenen Erfindungen nicht wirklich anerkannt. Ne? Also es hat ganz, ganz lange gedauert, bis überhaupt klar war. Und wenn wir heute auf der Straße Leute fragen, wer hat den ersten Computer erfunden, dann bekommen wir immer noch Namen wie Bill Gates oder irgendwelche anderen Namen genannt oder irgendwo in Amerika oder so weiter. Die wenigsten kennen heute noch Konrad Zuse. Und das ist so ähnlich wie mit dem MP3-Player. Da glaubt auch jeder, dass der in den USA entstanden ist, und er ist in Deutschland entstanden. Umdenken auch in den USA. Im größten Computermuseum des Landes, dem Computer History Museum in Mountain View, Silicon Valley, wird Konrad Zuse als Erfinder des modernen Computers geehrt. Im Deutschen Technikmuseum Berlin erinnern 300 Quadratmeter Ausstellungsfläche an den Computerpionier. Neben der Z1 stehen Rechner, die später dann von der Zuse KG gebaut wurden. Darunter die Z22. Das erste Elektronengehirn aus dem Jahr 1959. Mit der Z23 entstand der erste Transistorrechner. Die Maschinen gingen an Universitäten und Industriebetriebe. Für den kommenden September plant Hartwig Dorsch eine interaktive Sonderschau, die auch Zuses Bilder mit einschließt. Museumsbesucher können selbst feststellen, welche Verbindung Kunst mit Technik hat. Man kann sehen, wie die Ideen bei Zuse entstanden sind. Man kann es selbst nachvollziehen, ein Stück weit. Wir haben interaktive Programme, an denen man das nachvollziehen kann. Es ist heute auch ganz, ganz schwierig. Die Leute kaufen sich Laptops und gucken, ja, wie viel Speicher habe ich denn da und wie schnell ist er denn? Aber was dann im Hintergrund dahinter steckt, ist niemandem so richtig bekannt. Und das ist hier dann wirklich möglich. Wir werden die Geschichte der Entwicklung der Zuse-Rechner in die Geschichte der Computer weltweit einbetten. Das Deutsche Technikmuseum will Zuse aber nicht nur als Computerpionier und Technikentwickler zeigen. Da ist zum Beispiel ein Brief voller Anerkennung, den der amerikanische Computerentwickler Howard Aiken 1962 an Konrad Zuse schrieb. Aiken entwickelte ebenfalls einen Rechner, sogar noch vor Zuse, der allerdings nicht mit 0 und 1 binär rechnete, sondern auf dem Dezimalsystem beruhte. Mit dabei in der Ausstellung in Berlin sind auch die Bilder aus verschiedenen Schaffensphasen Zuses. Während er am Anfang wunderschöne Karikaturen gemalt hat, also wunderschön mit 16 oder 15 Jahren hat er Karikaturen gemalt, der Matheunterricht oder ähnliche Dinge aus der Schule, da könnte man denken, der hat schon fertig studiert als Künstler, hat er dann später dann angefangen, Leon Feininger-mäßige Bilder zu malen. Dann später eben auch ganz abstrakte Bilder, aber auch nicht so abstrakt. Das Interessante an diesen Bildern ist, dass sich in den Bildern so eine Schichtung zeigt. Der malt sehr viel Hochhausschluchten und es zeigt sich darin eine gewisse, wenn man hier in die Z1 reinschaut von der Seite, dann sieht diese Schichtung dieses Rechners fast genauso aus wie die Bilder mit diesen Hochhäusern, die er gemalt hat. Und das Tolle ist, wenn wir heute mit einem Elektronenmikroskop in ein Chip reinschauen, dann haben wir wieder dasselbe Bild. Konrad Zuse hat es von Anfang an schwer gehabt. Es war Krieg, als die Z3 entwickelt wurde. Ein Bombenvolltreffer 1945 zerstörte die Maschine wie auch sein Berliner Unternehmen. Dann Flucht nach Süddeutschland, mit Teilen der Z4 in Kisten verpackt. Sie war das Startkapital der Zuse KG, die 1949 in Neukirchen im damaligen Kreis Hünfeld bei Limburg gegründet wurde. Auch dort gab es eine schwierige Ausgangslage, denn das zerstörte Nachkriegsdeutschland brauchte Wichtigeres als Computer. So ging der erste Computer, die fertiggestellte Z4, zur Eidgenössischen Technischen Hochschule nach Zürich. Wir haben lange noch Geräte gebaut, weil sie sehr zuverlässig waren. Und weil die Entwicklung der elektronischen Geräte sehr mühsam war und auch noch bestimmte Dinge erst auch entwickelt werden mussten, wir sind dann erst Mitte der 50er oder Ende der 50er Jahre dazu übergegangen, auch Röhrengeräte und Transistorgeräte zu bauen. Die waren bei den Wissenschaftlern sehr beliebt, Z22, Z23, als sehr flexible Rechner. Und da haben sie alle Appetit bekommen, wollten dann die ganz großen Maschinen haben. Doch dazu ist es nicht mehr gekommen. 1964 ging die Zuse KG mit 1200 Mitarbeitern in die Insolvenz, weil der vergleichsweise kleine Betrieb finanziell schlichtweg überfordert war. Die immer schneller werdende Computerentwicklung, vorangetrieben vor allem in den USA, kostete damals schon Millionen. Zu viel für ein Familienunternehmen. Den wirtschaftlichen Ruin bereiteten die Geschäftspraktiken von IBM. Der Büromaschinengigant vermietete seine Großrechenanlagen an die Industrie, trat also mit den Entwicklungs- und Herstellungskosten in Vorleistung. Das konnte sich die Zuse KG nicht leisten, zumal die Banken auch nicht mitspielten. Als größte Niederlage empfand Zuse den Streit vor dem Patentgericht. Konrad Zuse fühlte sich als Erfinder des Computers und verlor. Die Höhe der Erfindung, so die Richter damals, sei nicht ausreichend gewesen. Nun, das war natürlich eine schwere Enttäuschung, denn dass dieses Urteil nicht in Ordnung war, das konnte ein Blinder erkennen. Warum man zu diesem Schluss gekommen ist, das weiß ich nicht. Man muss bedenken, dass damals es eben möglich war, eine Sache sehr lange hinauszuziehen und dass nach 26 Jahren sich die Prüfer und auch die Richter gar nicht mehr in die Situation von 1941 hineindenken konnten. Das Patent dann war schon in einer schwierigen Lage, nicht? Ich möchte da nicht die Richter als solche kritisieren, ich kann nur sagen, von dem Ausgang dieses Prozesses war nicht nur ich enttäuscht, sondern auch viele andere. Nach dem Konkurs zog sich Konrad Zuse auf die Malerei zurück. Doch auch hier ließen ihn die Computer nicht los. Er porträtierte die Computerpioniere in Öl, darunter Microsoft-Gründer Bill Gates. 1995, wenige Monate vor Zuses Tod, schenkte er ihm das Bild auf der Computermesse CeBIT in Hannover. Es hängt in der Microsoft-Firmenzentrale in Redmond, über dem Bürotisch von Bill Gates. Als er noch lebte, habe ich mich da gar nicht drum gekümmert. Da wusste ich zwar, was er gemacht hat, das war aber sein Job und ich habe gesagt, ich muss meine eigene Karriere machen. Und da gab es manchmal auch ein bisschen Rangeleien, weil er dann sagte, ja, ich könnte ihn doch mal mehr unterstützen, habe ich aber immer abgelehnt. Erinnert sich Professor Horst Zuse. Der Informatiker ist das erste von 5 Kindern Konrad Zuses aus seiner Ehe mit der heute 91-jährigen Gisela Ruth Brandes Zuse. Und als er gestorben ist 1995, da sagte Professor Flessner, ein Freund von ihm, jetzt bist du dran, Horst. Und da sagte ich dann, das sehe ich noch nicht, da wird sich kein Mensch für interessieren. Ich muss sagen, ich bin selbst überrascht, wie groß das Interesse ist an seinem Werk, an seinen ersten Computern. Also ich bin selbst überrascht, wirklich überrascht. Und ich war ja nur auch dabei, sehr lange Zeit, also faktisch ab 1949 kann ich mich zurückentsinnen. Rund 200 Vorträge habe er in den vergangenen 10 Jahren über seinen Vater gehalten. Auf Kongressen, in Hörsälen, öffentlichen Veranstaltungen. Seine Konrad Zuse Multimedia-Show, die er dann mit dem Beamer an die Wand zaubert, ist zugleich ein Kompaktkurs über den weltweiten Siegeszug des Computers. Er war besessen von seiner Idee. Er wusste ja bis 1935 ja nicht so richtig, was er eigentlich machen soll. Also ob er Künstler werden soll, Werbegrafiker, nicht? Und dann war es vielleicht die Machtergreifung durch Hitler 1933, wo die Eltern sagten, also mit der Kunst das lass mal. Und wir wissen ja, wie das gelaufen ist im Dritten Reich. Studier mal ordentlich zu Ende und das hat er ja dann auch gemacht. Konrad Zuse ist über viele Jahrzehnte als Erfinder und Entwickler des Computers nie so recht anerkannt worden. Erst in den 90er Jahren, als die Computer die Haushalte eroberten, Internet und Multimedia völlig neue Einsatzmöglichkeiten schufen und die Computermesse CeBIT in Hannover ein Millionenpublikum erreichte, erinnerte man sich an das Genie. 2010, zum 100. Geburtsjubiläum, widmen sich mehrere Museen dem Computerpionier. Darunter auch das Heinz-Nixdorf-Museumsforum in Paderborn, das größte Computermuseum der Welt, das Konrad-Zuse-Computermuseum Hoyerswerda und das Computermuseum der Fachhochschule Kiel. Er hat einen ganz wichtigen Platz, muss man wirklich sagen, weil er eine Maschine von einer Struktur geschaffen hat, die heute noch gültig ist, diese Architektur, natürlich mit anderen Bauelementen, anderer Technik. Aber diese Architektur ist heute noch gültig. In den wesentlichen Komponenten hat sich da eigentlich nichts verändert. Also da hat er schon Visionen. Er hat einen hohen Stellenwert. Das ist gar keine Frage. Visionen, die hatte Konrad Zuse schon lange, bevor überhaupt der erste Rechner lief. 1938, drei Jahre vor Fertigstellung der Z3, prognostizierte er, dass der Rechner in 50 Jahren den Schachweltmeister schlagen würde. Das geschah zwar erst 1997 gegen Kasparow, doch Zuse lag nur 9 Jahre daneben. Wetterprognose, Rechtschreibprüfung, selbst Computerspiele hat Konrad Zuse vorausgesehen. Das erste Computerspiel weltweit sogar selbst geschrieben. 1995, als er starb, waren ganze Fabrikationshallen menschenleer, weil computergesteuerte Roboter die Fertigung übernahmen. Dass die Roboter im Kommen sind, ausgestattet mit mehr und mehr menschlicher Intelligenz, erfüllte ihn mit großer Sorge. Ja, es lässt sich leider nicht beeinflussen. Ich sehe keine Möglichkeit, die Entwicklung stark zu beeinflussen. Natürlich sind wir alle heute mitverantwortlich für das, was man mit dem Computer macht. Der Computer bietet viele Möglichkeiten und nicht alles, was der Computer kann, ist auch wünschenswert. Man kann schlecht sagen, gut, da sind also die Computererfinder, die Wissenschaftler, die sind daran schuld, sondern es liegt heute bei uns allen, wo der Computer eingesetzt wird, darauf zu achten, dass das, was man mit dem Computer macht, auch vernünftig ist.